Text 17. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Allemann, einer älteren Dame, und dem Ernährungswissenschaftler Herrn Dr. Wolf. Frau Allemann macht sich Sorgen um die Essgewohnheiten ihres Mannes. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Dr. Wolf auf die Fragen von Frau Allemann gibt. Sie hören den Text einmal. Hier Dr. Wolf, guten Tag. Guten Tag, Herr Dr. Wolf. Mein Name ist Allemann, Bertha Allemann. Ich hoffe, ich bin richtig bei Ihnen. Ich hätte ein paar Fragen ernährungswissenschaftlicher Art. Worum geht es denn genau? Wissen Sie, mein Mann hat vor kurzem seinen 63. Geburtstag gefeiert. Er ist zwar im Großen und Ganzen noch recht wohlauf, allerdings hat unsere Hausärztin bei der letzten Untersuchung festgestellt, dass sein Cholesterinspiegel etwas zu hoch ist. Ich mache mir deshalb Sorgen wegen seiner Essgewohnheiten. Warum ruft er denn nicht selber an oder kommt persönlich zur Beratung zu uns? Ach, Sie kennen ja die Männer. Solange sie sich einigermaßen gesund fühlen, wollen sie von medizinischen Ratschlägen nichts wissen. Da ist meiner keine Ausnahme. Ja, das Problem ist bekannt, dass bei vielen Männern das Gesundheitsbewusstsein recht mangelhaft entwickelt ist. Wie wollen wir denn nun vorgehen? Am besten erzählen Sie mal, wo Sie der Schuh drückt. Also, mein Mann war zeitlebens ein großer Fleischesser. Die Beilagen wie Gemüse, Kartoffeln oder Reis blieben auf seinem Teller liegen. Soviel ich weiß, ist das nicht gerade die gesündeste Ernährungsweise bei hohem Cholesterinspiegel und in seinem Alter. Da haben Sie allerdings recht. Beim Fleischverzehr sollte man sich wegen des hohen Eiweiß- und Fettgehalts eher zurückhalten und grundsätzlich nur fettarme Fleisch- und Wurstsorten zu sich nehmen. Denn übertriebener Verzehr von Fett führt leicht zu Übergewicht, das sich wiederum negativ auf die Cholesterinwerte auswirkt. So beginnt oft eine verhängnisvolle Spirale. Wenn Sie aber doch ab und zu Fleisch auf den Tisch stellen wollen, sollten Sie fettärmere Zubereitungsarten wie Dünsten oder Garen dem Braten vorziehen. Ihre Vermutung, was die Wichtigkeit von Gemüse angeht, ist übrigens ganz richtig. Bieten Sie Ihrem Mann mehrmals am Tag Gemüse an, wenn möglich die Hälfte davon als Rohkost. Hat Ihr Mann denn Probleme beim Kauen? Gott sei Dank nicht. Er hat noch recht gute Zähne. Er ist nur etwas faul beim Kauen. Wie so manche Männer. Übrigens sind heutzutage in zunehmendem Maße auch Kinder und Jugendliche etwas bequem beim Kauen. Daher ihre Vorliebe für weiche Hamburger und Hackfleisch. Mein Rat in diesem Fall: Sie können Gemüse ganz fein schneiden oder raspeln, sodass sie gerade noch bissfest sind. So können Sie die Essgewohnheiten von Ihrem Mann vielleicht überlisten. Isst er denn wenigstens genug Obst? Naja, ab und zu einen Apfel oder eine Banane. Auch da empfehle ich Ihnen, bereiten Sie jeden Tag eine Schale Obstsalat mit verschiedensten Obstsorten und pressen Sie frischen Orangensaft. Obst und Gemüse sind ja so wichtig, weil sie einen hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen haben. Und vitamin- und mineralstoffreiche Kost sollte die wichtigste Richtschnur bei der Aufstellung ihres Speiseplans sein. Es ist ja so, bei den meisten Menschen nimmt ab dem 40. Lebensjahr der Energiebedarf kontinuierlich ab. Der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bleibt jedoch in der Regel gleich hoch oder erhöht sich sogar im Alter. Senioren müssen deshalb Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte essen. Und genau das trifft für Obst und Gemüse zu. Daneben übrigens auch für Vollkornprodukte und für Kartoffeln. Das heißt, Spaghetti gehen in Ordnung? Unbedingt. Achten Sie nur darauf, dass Sie bei den Spaghetti-Soßen nicht zu viel Fett verwenden. Übrigens, isst Ihr Mann gern Fisch? Ja, Fisch war immer eine seiner Lieblingsspeisen. Ausgezeichnet. Behalten Sie das bei. Seefische sind übrigens noch gesünder als Süßwasserfische wegen ihres hohen Vitamin-D-Gehalts. Also stellen Sie mindestens zweimal pro Woche Fisch, möglichst Seefisch, auf den Tisch. Egal ob als Vorspeise oder als Hauptspeise. Zum Frühstück isst mein Mann gern Müsli mit viel Milch. Was halten Sie davon? Wunderbar. Da kombiniert er nämlich zwei wichtige Dinge, Getreide und Milch. Allerdings würde ich fettarme Milch vorschlagen. Übrigens sind Sauermilchprodukte wie Joghurt, Kefir oder Buttermilch oft besser verträglich als Frischmilch. Apropos Milch, trinkt Ihr Mann denn ausreichend? Ich weiß nicht, was Sie unter ausreichend verstehen. Ein Glas Bier oder Wein trinkt er schon in der Regel am Abend. Hoffentlich trinkt er auch sonst noch einiges. Täglich sollte man mindestens 1,5 Liter trinken. Viele ältere Personen vergessen leider, ausreichend zu trinken. Das kommt daher, dass sich im Alter das Durstgefühl verringert. Wenn der Körper aber austrocknet, führt das sehr schnell zu einer akuten Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Was sind denn besonders empfehlenswerte Getränke? Geeignete Getränke sind ungezuckerte oder nur wenig gesüßte Kräuter- oder Früchtetees, Säfte oder Mineralwasser. Am besten stehen immer fertige Getränke bereit zu jeder Mahlzeit, aber auch zwischendurch. Aber Vorsicht vor zu viel Alkohol. Raten Sie eigentlich zu Vitaminpillen? Ach, wissen Sie, vieles, was die Werbung über Vitaminpillen als Nahrungsergänzung verspricht, hilft wenig weiter und erleichtert nur Ihren Geldbeutel. Besser eine vollwertige Ernährung und ein ausgewogenes Essen, dann sind die Vitaminpillen überflüssig. Und nicht zu vergessen, neben der vielseitigen gesunden Ernährung trägt ausreichend Bewegung genauso entscheidend dazu bei, im Alter gesund und fit zu bleiben. Man kann das Altern nicht verhindern, aber gute Ernährung und viel Bewegung an der frischen Luft helfen in gleichem Maße, die körperliche und geistige Fitness zu bewahren. Auf etwas möchte ich Sie aber noch aufmerksam machen. Vielleicht können Sie Ihren Mann dazu überreden, an einem der interessanten Seminare zur gesunden Ernährung im Alter teilzunehmen, die von den Verbraucherzentralen an vielen Orten in Deutschland gebührenfrei angeboten werden. Das wäre doch was für ihn. Ja, das stimmt. Am besten rede ich mal mit ihm darüber und biete ihm an, dass wir gemeinsam teilnehmen. Dann hat er nicht das Gefühl, dass er allein alt wird. Na, dann viel Glück und Erfolg. Haben Sie vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Auf Wiederhören.